Ich wär so ungern Sänger in der Yachtsband. Ich wüsste kaum, was ich da soll. Ihr würdet staunen, was ich alles könnt. In so einer Band mit Rock'n'Roll. Die Kappe durch den Saal, dann schleppt er.